Zeit sind wir Feind, durch fernes Land wir ziehen. Ein jeder sehnt, wir würden bald der Dunkelheit entfliehen. So manchen Tag, das Sehnen uns nun drängt. Der Sturmwind wurde uns gefährt, Gesang den Schritt uns lenkt. Die Freiheitslieder Schmerz und Leid geboren. Der Falkenflug ist uns geleiht, ein stummer Front verloren. Die Toten mahnen, folget uns, des Tennis droht. Wir rufen Kamerad voran, das heilige Feuer lobt, das heilige Feuer lobt, das heilige Feuer.